ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr. Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Sie sind hier völlig richtig. Diesmal haben wir ein erstklassiges Hörspiel für Sie. Einen tollen Radiokrimi von 1973, der auch zu meinen persönlichen Favoriten gehört. So geht das hier in Kein Mucks. Jeden Donnerstag gibt es historische Fundstücke aus den ARD-Archiven, Schätze aus der Rundfunkgeschichte, die heute so nicht mehr gemacht werden. Unterhaltungskrimis, die seinerzeit die Hörerinnen und Hörer begeisterten und für die Sie sich in den frühen Jahren noch vor den Empfängern versammeln mussten, da es noch keine Aufzeichnungs- oder gar Abrufmöglichkeiten gab. Wir hatten nur ein Radio und da saß alles drum. Da wurde abends im Wohnzimmer gesessen und dann hat man sich das angehört. Nicht? Und dann durfte auch nicht gemuckst werden, durfte keiner was sagen. Nicht? Ja, kein Mucks. Jetzt habe ich Sie nochmal erinnert, warum wir dieses Motto seinerzeit gewählt hatten. In dieser Ausgabe erinnern wir an einen ganz speziellen Krimitermin, an den sich die Hörerinnen und Hörer eines ARD-Senders sicher ganz genau erinnern können. Hier ist der Süddeutsche Rundfunk. Denn am Abend des 8. November 1957 erklang in diesem Süddeutschen Rundfunk erstmals das hier. Aus Studio 13, unserem neuen Studio für Kriminalisten, das sich hoffentlich recht viele Freunde erwerben wird, hören Sie nun zu seiner Eröffnung ein Kriminalstück von Michael Brett, das Todeshalsband. Das legendäre Studio 13, das Studio für Kriminalisten. Ein fester Radiotermin am Montag, eine einmalige Radioschatztruhe, ein Querschnitt bundesdeutscher Hörgewohnheiten, dem man eigentlich ein Museum widmen müsste. Zwischen 1957 und 98 entstanden rund 600 Krimis in dieser Sendereihe, überwiegend Adaptionen amerikanischer, französischer oder allem voran britischer Stoffe. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie ein Kriminalstück von Francis Darbridge, der Fall Greenfield. Die frühen Studio 13-Krimis der 50er und frühen 60er Jahre, wie Das Todeshalsband oder Der Fall Greenfield, waren selten länger als 40 Minuten. Schnell ging es zur Sache. Schicken Sie gleich jemand rüber. Und einen Arzt. Es hat einen Unglücksfall gegeben. Ja, der Betreffende ist tot. Der Ablauf war zunächst immer gleich. Eine Leiche wird gefunden, dann kommt die verzwickte Tätersuche. Am Ende war dann meistens alles gut. Fast alle Sender der ARD haben heute eine Krimireihe. So etwa gibt es im Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart seit 1957 eine Krimireihe, die sich aus Studio 13 nennt und sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Die Beliebtheit des Studio 13 wuchs, wie diese Betrachtung aus den 70er Jahren zu Recht feststellte, und auch die Sendezeit. Die Radiokrimis waren inzwischen rund eine Stunde lang geworden und auch der Vorspann hatte sich geändert. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Siegfried Lowitz, Jürgen Prochnow und Jürgen Thurmann ein Kriminalstück von Michael Brett, Kopfjagd. Ja, die 70er Jahre, da wollte man es wild, um die Krimireihe aus der gemütlichen Ecke herauszuholen und dann noch mit Siegfried Lowitz, Jürgen Prochnow und Jürgen Thurmann. Das war die ganz, ganz große Stärke des Studio 13, die Besetzung. Mit Hannelore Hoger, Heinz Baumann und Ulrich Matschos, mit Paul Klinger, Klaus Schwarzkopf, Margot Leonard, Edith Herdegen, Charles Brauer und Heta Mantschew, Herbert Steinmetz, mit Martin Held, Karl-Michael Vogler, Gerd Baltus, Günter Neuze und Hermann Schomberg in den Hauptrollen, Heinz Schimmelpfennig, Hans-Helmut Dicko, Antje Hagen und Horst-Michael Neuze als Kommissar. Richtig, die Liste der Beteiligten an den vielen Studio 13 Krimi-Hörspielen ist endlos. Und erstaunlicherweise leistete sich diese Sendereihe sogar noch ein Spin-off. Fantastik aus Studio 13. Genau, Fantastik aus Studio 13, ein zweiter Hörspieltermin des SDR. Science Fiction als Radiospiel. Science Fiction als Radiospiel oder eben Fantastik aus Studio 13 machten ab 1969 noch einmal ganz neue Hörspieluniversen auf. Titel wie Imago, die Geschöpfe des jüngsten Tages, Das gestohlene Gesicht oder Brille fatal versprachen Blicke ins Paranormale und Übernatürliche. Die Wissenschaftsredaktion hatte Science Fiction als Radiospiel ins Leben gerufen. In dieser Heidelberger Reihe werden in Spielform und mit einer gehörigen Portion Fantasie Zukunftsmöglichkeiten wissenschaftlicher oder technischer Entwicklungen vorgezeichnet. Einmal im Monat sendete man aus Heidelberg. Und manche der beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler durften sowohl bei den Krimis als auch den Science-Fiction-Hörspielen dabei sein. Auch unser Krimi von 1973 aus Studio 13, den wir jetzt starten, ist perfekt besetzt. Wie lange sind Sie jetzt schon bei uns, Crisp? Ein halbes Jahr, Sir. In der Zeit waren Sie mehr krank als ich in 16 Jahren. Dann müssen Sie sehr gesund sein, Sir. Hier hören Sie Horst Bollmann und Alf Marholm. Sie spielen den Gutachter John Crisp und dessen Vorgesetzten Fred Burkett von der Excelsior-Versicherung. Die beiden müssen sich ertragen. Crisp ist ein glückloser Ex-Inspektor. Ich war ein guter Sergeant und ein miserabler Inspektor. Ich hätte meine Grenzen nicht überschreiten sollen. Und dieser Versicherungsdetektiv Crisp bekommt einen ungewöhnlichen Fall auf den Tisch. Vielleicht kann ich Ihnen meine Theorie jetzt beweisen, Sir. Horst Bollmann ist die ideale Wahl für diese Rolle. Post-Mortem, so heißt der wunderbare Radioklassiker aus Studio 13. Die Vorlage kam aus England, vom Hörspiel-Vielschreiber Rodney David Wingfield, der immer ein Herz für Antihelden hatte, im SDR produziert 1973, urgesendet 1974 und Musik von Quincy Jones ist zwischendrin auch dabei. Viel Vergnügen! Zwecklos. Niemand da. Warte noch eine Sekunde. Die schlafen doch sicher schon längst. Na bitte, was sage ich? Wer ist da? Polizei. Polizei? Was ist los? Mrs. Bowman? Ist was passiert? Mrs. Ann Bowman? Ja? Entschuldigen Sie die späte Störung, Mrs. Bowman. Ihr Mann ist nicht zu Hause? Nein, mein Mann ist auf Geschäftsreise. Mit seinem Wagen. Wieso? Ja? Einem hellblauen Sportwagen mit dem Kennzeichen LXT2973? Ja, aber... Dürfen wir einen Moment reinkommen, Mrs. Bowman? Ja, aber warum? Wir haben leider eine schlechte Nachricht für Sie. Der Wagen ist verunglückt. Mein Gott. Und mein Mann, ist er verletzt? Nein, er ist tot. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, bringen wir nun mit Margot Leonard, Horst Bollmann, Ulrich Hass und Alf Marholm in der Inszenierung von Klaus Mierländer ein neues Kriminalstück von Rodney David Wingfield, das in England spielt und von den Ermittlungen handelt, die ein Versicherungsinspektor anstellt nach einem mysteriösen Todesfall. Postmortem. Mrs. Beaumont? Danke. Bob, willst du auch eine Tasse? Ja, gern. Sind Sie ganz allein im Haus? Ja. Können wir irgendwelche Freunde benachrichtigen? Nachbarn? Ich komme schon zurecht, danke. Wie ist denn das Unglück passiert? Ja, das wissen wir selbst noch nicht genau. Und Augenzeugen scheint es keiner zu geben. Wir vermuten, dass Ihr Mann eine Kurve zu schnell genommen hat. Der Wagen ist in Schleudern geraten und eine steile Böschung hinuntergestürzt. Wo hat man meinen Mann hingebracht? In die Leichenhalle von Penfield. Aber es dürfte besser sein, wenn Sie ihn nicht mehr sehen, Mrs. Bowman. Der Wagen ist beim Aufprall in Flammen aufgegangen. Als unsere Kollegen am Unfallort ankamen, war er fast völlig ausgebrannt. Mr. Bowman muss auf der Stelle tot gewesen sein. Darüber gibt es keinen Zweifel. Wir wollten Sie nur bitten, wenn Sie sich dazu imstande fühlen, einige Gegenstände zu identifizieren, die wir bei ihm gefunden haben. Natürlich. Wir schicken ihn morgen früh in den Wagen, so gegen 11 Uhr, wenn es Ihnen recht ist. Ja, bitte. Tja, dann verabschieden wir uns jetzt, Mrs. Bowman. Ja. Sind Sie sicher, dass wir nicht doch noch etwas für Sie tun können? Nein, schon gut, danke. Ja, danke, wir finden alleine raus. Ja. Gute Nacht, Mrs. Bowman. Gute Nacht, ich danke Ihnen. Polizei war gerade da. Sie haben ihn gefunden. Schadenersatzabteilung Jordan? Oh, ja. Sir, wir haben gestern einen Verrechnungscheck an Sie abgeschickt. Den müssten Sie heute mit der Post bekommen. Nein, nein, ich hab zu danken. Wiederhören, Sir. Morgen, John. Oh, Crisp. Nett, dass Sie sich heute noch sehen lassen, alter Junge. Wie geht's denn? Mann, Sie sehen ja ziemlich ramponiert aus, muss ich sagen. Ja, das bin ich auch. Kaffee hat das wohl schon gegeben. Längst, aber wenn wir gewusst hätten, dass Sie uns noch beehren würden, wenn auch verspätet... Oh, meine Tabletten gehen zur Neige. Ja, wenn Sie die auch in sich hineinfuttern wie gesalzene Erdnüsse. Schon viel los gewesen? Mr. Burkett schreit bereits nach Ihren Berichten. Die drei, die ich gemacht habe, hat er wohl inzwischen bekommen. Nein. Es geht wohl mehr um die, die Sie nicht gemacht haben. Ich weiß schon, bin im Verzug. Aber ich kann mich nicht richtig konzentrieren zurzeit. Ich würde es trotzdem mal versuchen. Sein Ton war ziemlich frostig. Ja, herein. Mr. Burkett möchte Sie sprechen. Sie sollen zu ihm kommen, und zwar gleich. Herein. Ah, Crisp. Aus den Ferien zurück? Ich war nicht in Ferien, Sir. Ich war krank. Sie sind oft krank, wie? Setzen Sie sich. Wie lange sind Sie jetzt schon bei uns, Crisp? Ein halbes Jahr, Sir. In der Zeit waren Sie mehr krank als ich in 16 Jahren. Dann müssen Sie sehr gesund sein, Sir. Wenn ich jedes Mal, wenn ich Kopfschmerzen habe... Es sind nicht nur Kopfschmerzen. Also, Crisp, heute habe ich 2 Beschwerdebriefe bekommen. Das macht insgesamt 5 in den letzten 3 Wochen. Offensichtlich widmen Sie sich Ihrem Job als Regulierungsinspektor nur höchst sporadisch. Wenn die Excelsior-Versicherung zu zahlen hat, dann zahlt sie. Wenn nicht, dann nicht. Doch dann sagt sie auch, warum nicht. Wir bleiben jedenfalls nicht wochenlang auf irgendwelchen Forderungen sitzen. Es tut mir leid, Sir. Das stimmt. Ich bin im Verzug. Ja, wenn Sie auch bei Scotland Yard so langsam gearbeitet haben wie hier, wundert es mich nicht, dass die Kriminalität so kräftig wächst. Ich warte zum Beispiel immer noch auf Ihren Bericht zur Forderung Bowmont. Zur Forderung Bowmont, Sir? Also, da sagen Sie nur nicht, die hätten Sie sich noch nicht mal angesehen. Ich habe Ihnen die Unterlagen letzte Woche hinübergeschickt. Ich werde sie mir gleich herausfischen, Sir. Wahrscheinlich liegen sie in der Mappe zur Erledigung. Bei mir liegen sie in der Mappe, wo dringend draufsteht. Das ist kein Routinefall, Crisp. Ein Mann namens Bowman ist mit seinem Wagen tödlich verunglückt. Eine Woche vorher hat er eine Lebensversicherung über 50.000 Pfund, ich wiederhole, über 50.000 Pfund bei uns abgeschlossen. 50.000 Pfund? Ja. Eine Woche vorher? Ich freue mich, dass Sie den springenden Punkt erfasst haben. Ich sehe gern die Tinte trocken auf einer Police, bevor wir auszahlen. Das ist einer meiner kleinen Ticks. Die Witwe hat ihren Auszahlungsanspruch eingereicht. Also, ich möchte, dass der Fall überprüft wird. Wären Sie gütigerweise bereit, ihm eine gewisse Priorität einzuräumen? Ich werde mich unverzüglich damit befassen, Sir. Gut, dann ersuche ich Sie, eventuell anstehende Kopfschmerzen um 1 oder 2 Tage zu verschieben. Ich erwarte Ihren Bericht mit einer klaren Empfehlung, morgen früh, auf meinem Schreibtisch. Punkt 9. Jordan? Polizeistation Penfield, Sergeant Miller. Also, Moment. Ihr Gespräch, Crisp. Polizeistation Penfield. Ah ja, danke. Hallo? Ja, bitte? Könnten Sie mich mit Inspektor Dunn verbinden? Wer ist denn am Apparat? Sagen Sie, Ex-Inspektor Crisp. Oh, Augenblick, Sir. Ich verbinde mit dem Chefinspektor. Dann? Ich gratuliere zum Chef. Oh, John. Oh, was für eine Überraschung. Dann, ich möchte mal kurz vorbeikommen und dich etwas fragen. Wann passt es dir? Ja, ich bin ziemlich in der Mühle. Worum geht's denn? Na, jedenfalls will ich dich nicht anpumpen, keine Sorge. Sondern? Um den Unfall bei Coppens Corner letzte Woche. Ah ja. Ich bin nämlich inzwischen Regulierungsinspektor bei der Excelsior-Versicherung. Der Fahrer war bei uns versichert. Okay, kannst du um 3 Uhr hier sein? Hm? Inzwischen lasse ich dir die Unterlagen rauslegen. Danke, also. Bis später. Hm? Wenn man mich sucht, ich untersuche. Die Sache kommt in Gang, wie Sherlock Holmes immer zu sagen pflegte, wenn er die Gamaschen anlegte. Aber im Ernst, wären Sie manchmal nicht gern wieder bei der Polizei? Nein. Warum haben Sie den Dienst dort eigentlich quittiert? Aus rein persönlichen Gründen. Ja? Mrs. Beaumont? Ja, Sie wünschen? Mein Name ist Crisp. Ich komme von der Excelsior-Versicherung. Ich habe vorhin... Ach ja, natürlich. Kommen Sie rein, bitte. Danke. Sehr schön. Darf ich Sie hier durchbitten? So, bitte schön, nehmen Sie Platz. Danke. Ein Glas Whisky? Nein, ich rühre keinen Alkohol mehr an. Ach, wirklich nicht? Das ist vorbei. Ja, muss ich wohl allein trinken. Ich habe mich von der Beerdigung noch nicht so ganz erholt. Scheußlich, so eine Beerdigung, ja. Man ist glücklich, wenn man sie hinter sich hat. Das ist das einzig Positive daran. Sprechen Sie aus Erfahrung? Ja. Sie haben Ihren Auszahlungsanspruch eingereicht. Das sind nur noch ein oder zwei Punkte. Mhm. Ach, im Übrigen, verzeihen Sie, ich darf Ihnen im Namen der Gesellschaft und in meinem eigenen Namen das aufrichtigste Beileid aussprechen. Vielen Dank. Ja, ein Glück, dass Ihr Mann eine Woche vor seinem Tod noch diese Versicherung abgeschlossen hat. Ein Glück? Ach, wissen Sie... Ich meine, 50.000 Pfund sind ein ansehnlicher Betrag. Auch die zehnfache Summe könnte mir nicht den Verlust meines Mannes ersetzen. Natürlich nicht. Hatte Mr. Beaumont auch schon andere Versicherungen mit uns abgeschlossen? Ich weiß nicht. Glaub nein. Wie ist er zu uns gekommen? Durch Empfehlung? Das weiß ich auch nicht. Nun, schon möglich. Aha. Ihr Mann war Direktor, wie ich sehe? Ja, er hatte eine kleine Immobilienfirma. Und was wird nun aus ihr werden? Tja, es war ein reines Ein-Mann-Unternehmen. Gar nicht denkbar ohne meinen Mann. Ich schenke mir noch ein Glas ein. Kann ich Sie wirklich nicht in Versuchung führen? Nein, nein, danke. Wie lange trinken Sie schon nicht mehr? Ein Jahr. Fehlt Ihnen was? Nein, ich habe nur etwas Kopfschmerzen. Die kriege ich von Zeit zu Zeit. Was kann ich für Sie tun? Wenn ich ein Glas Wasser haben dürfte, das wäre sehr freundlich. Ich habe ein paar Tabletten bei mir. Ja, natürlich, ja. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Sie haben Glück gehabt, dass Sie nicht mit im Wagen saßen. Meinen Sie? Wissen Sie, wie das ist, jemanden zu verlieren, der einem nahesteht? Und derjenige zu sein, der übrig bleibt? Ja, das weiß ich. Waren Sie zufällig zu Hause geblieben? Nein. Es war eine Geschäftsreise, die hat mein Mann immer allein unternommen. Mhm. Es ging um Bauland bei Brookley, das er unter Umständen kaufen wollte. Von wem? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er schon um 8:30 am Montagmorgen eine Verabredung hatte. Deswegen war er bereits am Sonntagabend losgefahren. Er wollte im Hotel übernachten. In welchem Hotel? Oh, keine Ahnung. In irgendeinem Brookley. Wird sowas immer selbst arrangiert. Aber spielt das eine Rolle? Das hat doch nichts mit seiner Versicherung zu tun. Meine Direktion legt großen Wert auf Details. War er ein guter Fahrer? Ein ausgezeichneter. Keine Verkehrsstrafen? Ach, mein Mann hatte nie etwas mit der Polizei zu tun. Ein paar Parksünden, das war alles. Mhm. Hat er getrunken in der Unfallnacht? Nein. Ich bin die Trinkerin in der Familie. War er nervös oder deprimiert? Nein, er war nicht nervös, auch nicht deprimiert. Es tut mir leid, ich muss diese Dinge aufnehmen. Verzeihen Sie. Und er hatte auch keine finanziellen Sorgen. Wenn er welche hatte, dann hat er es mir nicht gesagt. Haben Sie noch mehr Fragen? Nein, danke. Es genügt wohl für den Augenblick. Tja. Gehen Sie hinaus. Vielen Dank. Wann bekomme ich das Geld? Tja, das kann ich Ihnen nicht sagen, Madame. Das ist nicht mein Ressort. Was ist denn dann Ihr Ressort? Regulierungsgutachten. Gutachten? Da stimmt denn irgendwas nicht? Eine reine Routine. Tja, auf Wiedersehen, Mrs. Beaumont. Chefinspektor Dunn ist jetzt frei, Mr. Crisp. Danke. Ich habe gesagt, nein. Ja, Sie hören schon wann. Jawohl, aber ich will Bescheid wissen über jede Bewegung, dass das klar ist, ja? Ach, Sie wissen doch selber, was zu tun ist. Okay. John. Hallo, George. Du, ich habe gedacht, ich traue meinen Ohren nicht, als du anriechst. Bitte setz dich doch. Zigarette? Danke. Du bist dünner geworden, alter Junge. Das Kompliment kann ich dir leider nicht zurückgeben. Tja, nicht genügend Bewegung, zu viel Schreibtisch, ne? Aber das kennst du ja. Na, was hältst du denn so von meinem Büro? Hm? Fürstlich. Ach, fürstlich, sagt er. Ist doch bestimmt nichts gegen eine Suite im obersten Stock einer Versicherungsgesellschaft, was? Ja, aber immerhin ein Fortschritt im Vergleich zu unserem kleinen Loch von damals, wie? Ja, im Übrigen, John, es hat uns allen sehr leid getan, was damals passiert ist. Es ist ein verfluchtes Pech. Ich wollte dich ja immer mal besuchen, aber du weißt ja, wie das hier ist, nicht? Es ist ein Papierkram ohne Ende. Ja, ich weiß. Siehst du noch manchmal welche von den anderen? Nein. Aber die werden genauso viel zu tun haben wie du. Tja. Ja, also ich habe dir die Akte rausgeholt. Moment. Tödlicher Unfall bei Coppens Corner. Der Fahrer war also bei deiner Gesellschaft versichert. Ja, mit 50.000 Pfund. 50.000, da muss er aber ganz schön geblecht haben. Im Gegenteil. Der hat das Geschäft seines Lebens gemacht, sozusagen. Er hat nur einen einzigen Beitrag bezahlt. Ach. In der Woche vor dem Unfall. Na klar, dass wir nicht gerade hell begeistert sind. Ja, das kann ich mir ja vorstellen. Und ihr fragt euch wohl, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. So ist es. Ich fürchte, es ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Die Ecke doch, die ist hundsgemein. Das war nicht der erste Unfall, das wird auch nicht der letzte sein. Wie hat sich die Sache zugetragen? Ja, du, wir vermuten, dass er die Kurve zu schnell genommen hat und ins Schleudern gekommen ist. Er krachte durch die Seitenplanken und stürzte die Böschung runter, wobei er sich mehrmals überschlug. Der Wagen ist in Flammen aufgegangen. Hat jemand den Unfall beobachtet? Nein. Ein Streifenwagen hat das brennende Auto entdeckt und die Feuerwehr benachrichtigt. Aber da war ja praktisch schon alles vorbei. Da, auf dem Bild, da siehst du, was übrig geblieben ist. Das muss ja ein Höllenfeuer gewesen sein. Na, wie im Kino. Er hatte 5 Reservekanister Benzin auf dem Rücksitz. Ach. Tja, und die fahren ja heute wie die Irren. Der Sache mit den Reservekanistern sind wir natürlich nachgegangen. Er hatte sie für seine Motorjacht dabei, die irgendwo an der Küste liegt. War er betrunken? Hier ist der Laborbericht. Da, lies selbst. Keine Spur von Alkohol im Blut. Und sieh dir doch das an. Die Fotografie der Leiche. Also nach dem Anblick habe ich Alkohol gebraucht. Wie hat irgendjemand das identifizieren können? Wir haben uns seine Frau geholt und sie die Dinge identifizieren lassen, die er bei sich hatte. Du, die müssten wir übrigens noch haben. Augenblick mal. Sergeant Miller. Der Koppenkorner-Unfall letzte Woche. Bitte bringen Sie mir doch mal das Spurensicherungsmaterial. Jawohl, Sir, Moment. Du, wollen wir vorne in der Ecke einen kleinen Switch machen, wenn wir hier fertig sind? Ich trinke nicht mehr. Ach ja, richtig. Ich habe ja gehört, dass du es aufgegeben hast. Gratuliere. Ich schaff's nicht. Ich kann machen, was ich... Ja, so herein, Sergeant. Meinten Sie das, Sir? Ja, genau. Bleiben Sie noch einen Moment, Miller. Du, das ist alles, was wir noch retten konnten, John. Ein Siegelring mit den Initialen RFB, die Reste einer Armbanduhr, die sicher mal ein besseres Modell war. Ein metallenes Brillenetui mit einer Brille, quadratische Gläser, schwarzes Gestell. Ein silberner Drehbleistift, ebenfalls mit den Initialen RFB. Riechst du was? Brandgestank verliert sich nie. Die Brille ist am besten erhalten, wie? Ja, denn die hatte er in der Brusttasche seiner Jacke. Beim Aufprall ist er gegen die Tür geschleudert worden, sodass sie durch seinen Körper vom Feuer abgedeckt wurde. Mich wundert nur, dass es keine Zeugen gibt. Ein Wagen überschlägt sich, fängt lichterloh zu brennen an, brennt, weiß Gott wie lang, und niemand hat was gesehen. Das ist gar nicht so verwunderlich. Stimmt, Sergeant? Ja, ja, Sir. Die Straße ist nicht sehr befahren, vor allem nachts. Wir haben jedoch einen alten Mann gefunden auf einem Hof in der Nähe, der glaubt, er habe etwa um die Zeit des Unfalls einen sehr schnell fahrenden Wagen gehört, aber... ganz sicher war er nicht. Und außerdem hatte er den Eindruck, dass der Wagen aus entgegengesetzter Richtung kam. Was man einen perfekten Zeugen nennt. Die Gegenstände hier, sag mal, darf ich die für ein paar Tage mitnehmen? Tja, warum nicht? Was uns betrifft, ist der Fall abgeschlossen und die Witwe legt keinen Wert auf die Rückgabe dieser Dinge. Danke. Du meinst also, irgendwas ist faul an der Geschichte? Ja, du weißt ja, man hat so seinen Riecher. Den verliert keiner, der mal dabei war. Ja, ja, dann halte ich dir aber die Daumen, mein Lieber. Vielen Dank, George. Grüße Ruth, sehr herzlich von mir. Ja, das will ich gerne tun. Sie fragt oft nach dir. Sie wollte dich ja auch mal besuchen, aber dann dachten wir ja, vielleicht ist es dir peinlich. Ja, ja. Damenbesuch im Gefängnis ist immer peinlich. Nochmals danke für deine Hilfe, George. Bitte schön. Wiedersehen, Sarge. Wiedersehen, Sir. Ja, und wie gesagt, wenn ich noch irgendetwas für dich tun kann... Da... Tja. Das war also der berühmte Ex-Inspektor Chris. Ja, ich hätte es mir schon fast gedacht, Sir. Wir haben lange Zeit im selben Raum gesessen. Er scheint den Unfall für nicht ganz sauber zu halten. Ach, das will nicht allzu viel heißen. Er hatte leider schon immer das spezielle Talent, sich zu irren. Sie haben seine Frau gekannt, Sir? Sehr gut sogar. Ich war mit den beiden zusammen in der Nacht, als er sie getötet hat. Sind Sie ganz sicher? Mhm. Ja, dann danke für Ihre Mühe. Guten Tag. Das ist Ihr 14. Anruf heute Morgen, alter Junge. Führen Sie Buch. Hab schon befürchtet, ich hindere Sie am Arbeiten. Tun Sie auch. Sie hindern mich am Telefonieren. Seit Sie gekommen sind, haben Sie den Apparat in Beschlag. Jetzt können Sie loslegen. Ich bin fertig. Ich hoffe, Sie haben etwas erreicht nach dieser Gewalttür. Nein, habe ich nicht. Nach Aussage seiner Frau wollte Bowman die fragliche Nacht in einem Hotel in Brooklyn verbringen. Ich habe alles, was den Namen Hotel verdient, angerufen, doch nirgends eine Buchung auf seinen Namen gefunden. Ja, aber es ist ja nicht gesagt, dass er irgendwas vorbestellt hat. Er hätte erst gegen Mitternacht in Brooklyn eintreffen können. Da lässt man es doch nicht drauf ankommen. Oh, guten Morgen, Mr. Berkels. Und wenn Sie irgendwo was zu erledigen haben, Jordan, ich möchte Mr. Crisp gerne allein sprechen. Selbstverständlich, Sir. Ja, danke. Wir hatten doch vereinbart, Chris, dass ich die Akte Boomend heute Morgen auf meinem Schreibtisch finde. Bedauere, Sir. Ich bin noch nicht in der Lage, meinen Gutachten vorzulegen. Ach, und wann dürfen wir erwarten? Unvorhergesehene Kopfschmerzen natürlich nicht berücksichtigt. Dass Sie in der Lage sein werden? Können Sie mir noch 2 Tage geben? Nein, Chris, das kann ich nicht. Ich habe gerade einen Anruf von Mrs. Boomend bekommen. Wenn wir Ihren Anspruch nicht unverzüglich in voller Höhe erfüllen, übergibt sie die Sache Ihrem Anwalt. Also, wenn Sie nicht eine ganze Woche auf den Unterlagen gesessen hätten, hätten wir etwas mehr Luft gehabt. Aber wie die Dinge liegen, müssen wir heute zu einer definitiven Entscheidung kommen. Sie haben Mrs. Bowman gestern aufgesucht. Ja, Sir. Ja, und? Was Sie betrifft, scheint alles in Ordnung zu sein. Und die Polizei? Dort ist die Sache bereits ad acta gelegt. Als Unfall. Also, dann kann Ihre Empfehlung doch nur sein, dass wir die Forderung erfüllen. Es gibt aber erhebliche Verdachtsmomente, Mr. Burkett. Natürlich gibt es erhebliche Verdachtsmomente. Um das festzustellen, brauche ich keinen teuren Ex-Kriminalinspektor. Bowman starb zu rasch nach der ersten Prämienzahlung. Ja, aber wenn seine Witwe vor Gericht geht, brauchen wir ein bisschen mehr als Verdachtsmomente. Nämlich Beweise. Und haben Sie die? Im Moment noch nicht, Sir. Also. Ich versuche, der Firma 50.000 Pfund zu sparen. Die Firma kann es sich durchaus leisten, 50.000 Pfund zu verlieren, Crisp, aber nicht ihren guten Ruf durch einen peinlichen Prozess. Also, es ist jetzt 11 Uhr. Ich möchte die Akte innerhalb einer Stunde auf meinem Schreibtisch haben. Mit Ihrer Empfehlung zu zahlen. Bedauere, Sir, das ist unmöglich. Das ist keine Aufforderung, sondern eine Anordnung, Crisp. Ich muss noch meine Nachforschung vervollständigen. Nachforschung vervollständigen? Reden Sie keinen Quatsch! Ach was, geben Sie mir die Akte, ich führe das selbst zu Ende. Ich brauche Ihre Empfehlung nicht. Nein! Was heißt, was soll das heißen? Wenn Sie diese Akte mitnehmen, werde ich unverzüglich die Direktion verständigen. Über meinen Kopf hinweg? Wenn nötig, ja, Sir. Also ich habe Ihre Unfähigkeit lange Zeit gedeckt, Crisp, weil Sie mir leid taten. Aber es gibt Grenzen. Sie haben noch einen Tag zur Verfügung. Wenn Sie dann nicht mit einem Resultat aufwarten, werde ich dafür sorgen, dass Sie hier noch etwas schneller rausfliegen als bei der Polizei. Na? Na, sagen Sie nichts. Sie haben wohl eine Gehaltserhöhung und 3 Wochen Sonderurlaub bekommen. Hm? Würden Sie die Vorhänge zuziehen? Die Vorhänge? Ja, bitte, Jordan. Was haben Sie denn? Migräne, das Licht tut so weh. Sie sehen auch nicht mein Aspirinfläschchen irgendwo am Schreibtisch? Ja, aber da steht's doch. Neben dem Telefon. Ja. Hier, fangen Sie. Lassen Sie. Ich heb schon auf. Könnten Sie mir wohl ein Glas Wasser geben? Gern. Bitte sehr. Danke. Hören Sie mal, Sie konnten das Fläschchen wohl gar nicht sehen, wie? Sie haben nur die Hand ausgestreckt. Ich bin nicht plötzlich erblindet, wenn Ihnen das Sorgen machen sollte. Das ist gleich wieder vorbei. Ich hatte einen Zusammenstoß mit Burkett, das ist alles. Aufregung schlägt sich bei mir auf die Augen. Na, warum ist es denn so dunkel hier? Er hat Migräne. Ach. Ja, er sagt, er sieht nichts mehr. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Ich habe einen Anfall, aber der wird gleich wieder vorbei sein. Der Kaffee kommt gerade im richtigen Augenblick, Sally. Du solltest nach Haus gehen und dich hinlegen. Unmöglich. Burkett hat mir noch Zeit gegeben, bis morgen früh, um den Fall Bowman zu klären. Ach, am Ende müssen wir ja doch zahlen. Also, warum schicken Sie ihm Ihren Wisch nicht gleich? Die Sache ist faul. Ich weiß nur noch nicht, wo. Mein Lieber, hier wird nur in den faulsten Fällen Geld verweigert. Also, drücken Sie ein Auge zu, setzen Sie Ihre Zahlungsempfehlung unter die Schoße und schicken Sie das Ganze rüber. Ende. Nächster Fall, bitte. John? Ja, Mr. Burkett. Sofort. Unser verehrter Boss befiehlt meine Gegenwart. Ist deine Mutter immer noch da, Sal? Ja. Ich kann mich also auch heute Abend nicht sehen lassen. Oh nein, besser nicht. Noch nicht zu Mittag gegessen, alter Junge? Ich hab keinen Hunger. Was wollte Burkett? Auch. Naja, ich soll mich morgen bei der Direktion sehen lassen. Kleines Interview von wegen der kleinen Beförderung. Alles noch höchst geheim. Wenn irgendetwas bei der Börse durchsickert, schießen unsere Aktien steil in die Höhe. Na, dann alles Gute. Ich habe mir inzwischen überlegt, ich sollte mich vielleicht mal mit dem Vertreter unterhalten, der Bowman die Police verkauft hat. Wer war's denn? Ein gewisser Ronald Conley. Ah, Ron Conley, unser Ass? Ich kenne ihn nicht. Ja, er lässt sich auch nicht mehr oftmals sehen. Hatte mal eine kleine Auseinandersetzung mit Mr. Burkett. Mhm. Na, dann werde ich mich mit ihm bestimmt sehr gut verstehen. Was ist er denn für ein Typ? Ja, den kann man nur mit mir vergleichen. Tüchtig und intelligent, ein gut aussehender Draufgänger, ideales Managermaterial. Na, nur ist leider seine Frau ein Klotz an seinem Bein. Ach. Ja, eine Zeit lang waren wir viel zusammen. Sie war okay, als er sie geheiratet hat. Aber seit Kinder gekommen sind, na, lässt sie sich völlig gehen. Ja, wahrscheinlich wird er mir auch nicht viel weiterhelfen können, aber wo soll ich sonst ansetzen? Ja. Versuchen Sie doch mal Ihr Glück. Er wird tagsüber unterwegs sein, aber wenn Sie ihn abends anrufen... Wo wohnt er denn? Ein bisschen außerhalb, Richtung Penfield. Lassen Sie sich drüben seine Adresse geben. Ja, werde ich machen. Und dann fahre ich einfach mal hin. Ich habe keine Lust, hier rumzusitzen und Daumen zu drehen. Kann ja dort eventuell auf ihn warten. Und wenn ich morgen früh noch nicht zurück sein sollte. Alles Gute für Ihr Interview. Ja? Mrs. Conley? Bitte? Wir kennen uns nicht. Mrs. Conley, mein Name ist Joan Crisp. Ich bin Gutachter bei der Excelsior-Versicherung. Ah, Sie wollen wohl meinen Mann sprechen, der ist aber nicht da. Im Moment wäre ich schon damit zufrieden, nicht noch nasser zu werden. Wenn Sie mit der Küche vorlieb nehmen wollen. Mit allem, wo es trocken ist. Dankeschön. Verzeihen Sie das Durcheinander. Ich räume das Geschirr gleich weg. Aber nicht meinetwegen. Im Übrigen, der eigentliche Zweck meines Besuches ist, dass ich mich gern kurz mit Ihrem Mann unterhalten hätte. Wegen einer Lebensversicherung, die er vor kurzem abgeschlossen hat. Mit einem gewissen Mr. Bowman. Hat er darüber zufällig mit Ihnen gesprochen? Ah, das ist doch die 50.000 Pfund Police. Ja. Ja, davon hat er gesprochen. Und von der wunderschönen Mrs. Bowman. Hat sie solchen Eindruck auf ihn gemacht? Hm, anscheinend. Wann erwarten Sie Ihren Mann zurück? So schnell nicht. Wieso? Mein Mann lebt zurzeit nicht mit uns. Sie meinen... Wenn er seine derzeitige Freundin satt hat, werden die Kinder und ich ihn wieder für eine Weile zu sehen bekommen. Bis zum nächsten Mal. Entschuldigung, davon wusste ich nichts. Es geht schon eine ganze Weile so. Noch eine Tasse? Gerne. Also Mrs. Bowman hat auf ihn Eindruck gemacht. Die würde auch anders aussehen. Mit drei kleinen Kindern und so einem Haus. Bitte. In 5 Minuten kommen Sie von der Schule nach Hause und ich habe noch nicht mal mit dem Kochen angefangen. Ja, und ich halte Sie auch noch auf. Doch Sie nehmen nicht an, dass er mit Mrs. Bowman zusammenlebt. Was würde Mr. Bowman dazu sagen? Aber der ist doch tot. Wissen Sie das nicht? Oh. Er ist doch am Sonntag vor einer Woche tödlich verunglückt. Hat das Ihr Mann nicht erwähnt? Am Sonntag vor einer Woche? Am Sonntag vor einer Woche ist mein Mann wieder mal ausgezogen. Excelsior-Versicherung? Mr. Jordan, bitte. Augenblick. Jordan? Ja, hier Crisp. Hören Sie, Jordan. Ich bin da auf etwas gestoßen. Conley wird vermisst. Was? Er hat sich seit 10 Tagen nicht mehr zu Hause blicken lassen. Sagen Sie, trägt er eine Brille? Ja. Wie sieht sie aus? Soweit ich mich erinnere, ist es ein ziemlich dickes schwarzes Horngestell. Mit diesen fast rechteckigen Gläsern. Mhm. Modell junger Unternehmer. Würden Sie bitte mal meine linke Schreibtischschublade öffnen? Ja. Da liegt ein großer brauner Umschlag. Ah ja, Moment. Ja, hab ich. Und in dem Umschlag finden Sie ein Brillenetui mit Brille. Ja, aber das ist auch noch so ein anderes Zeug. Ja, mich interessiert jetzt nur die Brille. Steht auf oder in dem Etui, der Name des Optikers? Ja, Alfred G. Cock, Mansfield Street. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ja. Würden Sie rasch mal dorthin fahren und feststellen, für wen der Mann die Brille angefertigt hat? Oh, machen Sie mir nicht unglücklich. Das ist eine grausame Fahrt jetzt um die Zeit. Aber ich schaff's nicht mehr von hier aus verladen, Schluss. Haben Sie doch ein Herz. Aber vor 6 werde ich nicht zurück sein. Trotzdem. Ich warte im Büro auf Sie. Ja. Ich gehe jetzt, Jordan. Ach, Sie sind's, Crisp. Ja, Sir. Wo ist Jordan? Er erledigt etwas für mich. Während Sie hier rumsitzen? Na, was ist? Haben Sie wieder Kopfschmerzen? Nein, Sir. Im Augenblick fühle ich mich ausgezeichnet. Ich glaube, ich bin doch etwas gestoßen. Ich war gerade bei Conley. Bei Conley? Und was haben Sie da gemacht? Conley hat doch mit Bowman die Versicherung abgeschlossen. Ich hatte gehofft, vielleicht etwas von ihm zu erfahren. Aber er war gar nicht mehr zu Hause seit der Nacht, in der Bowman verunglückt ist. Mrs. Conley weiß auch nicht, wo er ist. Hm. Hat sie die Polizei benachrichtigt? Nein, Sir. Anscheinend passiert das häufiger. Er zieht dann zu seiner jeweiligen Freundin. Klatsch über meine Mitarbeiter interessiert mich nicht, Crisp. Wenn aber passiert ist, was ich befürchte... Und was befürchten Sie? Es gibt da einige Ungereimtheiten in dem Fall Bowman. Bowman wollte laut Aussage seiner Frau an jedem Sonntag in einem Hotel in Brooklyn übernachten. Ja, ja, ich kann aber kein einziges Hotel dort finden, in dem ein Zimmer für ihn reserviert gewesen wäre. Er soll für Montagvormittag in Brooklyn eine Verabredung gehabt haben mit einem Mann, der ihm irgendwelches Bauland verkaufen wollte. Soweit wir wissen, hat sich aber niemand gemeldet, um zu fragen, wo Bowman geblieben ist. Das ist zwar nicht viel, aber es gibt mir zu denken. Mir nicht. Damit ist nichts anzufangen. Außerdem sind mir die Benzinkanister im Wagen auch nicht ganz geheuer. Die Leiche war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Sie konnte nur durch gewisse persönliche Gegenstände identifiziert werden. Das alles ist nicht neu. Richtig, Sir. Aber jetzt erfahren wir, dass Conley seit jener Nacht vermisst wird. Und aus seinen Personalakten ersehe ich, dass er eine sehr ähnliche Statur hat wie Bowman. Ja, wollen Sie vielleicht sagen, die Leiche in dem verbrannten Wagen war Conley? Es wurden schon Menschen wegen weit geringerer Summen als 50.000 Pfund umgebracht, Sir. Sie haben wirklich eine wilde Fantasie. Ich habe mich erkundigt, Sir. Conley hat sich auch bei uns hier seither nicht mehr gemeldet. Conley ist oft eine Woche oder länger unterwegs, Crisp, ohne einen Zwischenbericht zu geben. Die Regel ist zwar, dass jeder sich täglich meldet, aber Conley hat Erlaubnis, sich darüber hinwegzusetzen. Naja, ich gestatte erfolgreichen Mitarbeitern etwas mehr Spielraum als Versagern, das werden Sie doch verstehen. Hallihallo. Oh, Verzeihung, Sir, ich hatte Sie nicht sehen. Ja, schon gut, kommen Sie nur rein, Jordan. Vielleicht kann ich Ihnen meine Theorie jetzt beweisen, Sir. Na, was hat der Optiker gesagt, John? Erst wollte er gar nichts sagen. Aber er konnte meinen Überredungskünsten auf die Dauer nicht widerstehen. Konnte er die Brille identifizieren? In Sekundenschnelle, mein Bester. Er erkannte sie sofort. Sie war eine Sonderanfertigung für einen gewissen Mr. Robert Bowman. Ah. War er seiner Sache ganz sicher? Er sagte, er könnte es beschwören. Na, Herr Crisp. Mit dieser Auskunft nicht ganz zufrieden? Nein, Sir. Morgen früh haben Sie die Akte Bowman auf dem Schreibtisch. Mit meiner Zahlungsempfehlung. Na schön, ein befriedigender Ausklang eines sonst unbefriedigenden Tages. Ja, ich bin eigentlich nur vorbeigekommen, um Ihnen, Jordan, alles Gute für morgen zu wünschen. Also, dann guten Abend, ja. Danke vielmals, Sir. Guten Abend. Ihnen müsste das Tablettenzeug doch bald zu den Ohren rauskommen, Crisp. So, da hat er, was er haben will. Den Job zu verlieren, kann ich mir nicht leisten. Und von morgen an werde ich mich am Riemen reißen. John? Ja? In diesem Gespräch, zu dem Sie mich aufgefordert haben, morgen... Ja? Da dreht es sich um Ihren Job. Sie sollen gefeuert werden. Ach. Ja, ich musste versprechen, dass ich den Mund halte, aber... Da haben Sie Pech bei mir. Bei mir geht eben alles in die Binsen. Ich kann tun, was ich will. Es tut mir wahnsinnig leid, alter Knabe. Wirklich. Bei der Polizei war es das Gleiche. Ich war ein guter Polizist, bis sie mich zum Inspektor machten. Dem war ich einfach nicht gewachsen. Und damals fingen auch die Kopfschmerzen an. Und wegen der Kopfschmerzen begann ich zu trinken. Wussten Sie, dass ich im Gefängnis gesessen habe? Ja, ja, Burkert hat's mir erzählt. Wegen Totschlags. Ich bin mit etlichen Promille gefahren und in einen Bus gekracht. Hatte das verfluchte Ding einfach nicht gesehen. Meine Frau saß neben mir. Sie war auf der Stelle tot. Komisch. Ich war ein guter Sergeant und ein miserabler Inspektor. Ich hätte meine Grenzen nicht überschreiten sollen. Und hier habe ich noch einmal eine Chance bekommen. Aber auch mit einem Inspektorjob. Vergessen Sie es, Sergeant. Kommen Sie. Ich habe meinen Wagen draußen. Fahren Sie nach Hause. Sie hadern immer noch mit Ihrem Schicksal, wie? Nein, ich denke nach. Er hat sich die Brille doch genau angesehen. Hä? Der Optiker, meine ich. Na klar hat er das. Sie haben Ihre Empfehlungen abgeliefert. Also wirklich, machen Sie Schluss. Ich hätte schwören mögen, es stellt sich raus, dass es die Brille von Conley ist. Von Conley? Er ist verschwunden seit dem Tag, an dem der Autounfall passierte. Die Leiche war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Aber Sie glauben doch nicht, dass das Conley war in dem Wagen. Warum nicht? Weil ich weiß, wo Conley ist. Wo ist er? Das hätten Sie mich besser nicht gefragt. Wo ist Conley? Sie waren schon länger nicht mehr bei Sally. Wie? Na, weil sie ihre Mutter zu Besuch hat. Hm. Conley? Ja, leider ja. Heute kommt ein bisschen viel zusammen, wie? Ja, die Hälfte hätte auch gereicht. Naja, auf jeden Fall, Conleys Brille hätte es niemals sein können. Wieso nicht? Haben Sie die mal aufgesetzt? Das sind ja die reinsten Vergrößerungsgläser. Bowman muss blind wie ein Huhn gewesen sein, wenn er solche Dinger brauchte. Was? Halten Sie an! Natürlich, das war es, was in meinem Unterbewusstsein rumorte von Anfang an. Die Dicke dieser Gläser. Wenn Dr. Watson etwas Kluges geäußert hatte, pflegte Sherlock Holmes, ihn zuweilen ins Vertrauen zu ziehen. Sie haben doch selbst gerade gesagt, wenn er so eine Brille brauchte, muss Bowman blind wie ein Huhn gewesen sein. Mhm. Aber er fuhr einen Sportwagen. Nachts. Mit hoher Geschwindigkeit. Und hatte seine Brille in einem Etui. In der Innentasche seiner Jacke. Wer hat also den Wagen gefahren? Vielleicht konnte es das seine Witwe beantworten. Du bist aber früh dran. Oh. Sie erwarten jemand anderen, Mrs. Bowman? Was wünschen Sie? Nur Antwort auf ein paar Fragen. Wenn ich noch einmal stören darf. Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Bitte kommen Sie morgen wieder. Morgen ist es zu spät. Verzeihen Sie. Wollen wir ins Wohnzimmer gehen? Es fällt Ihnen ein. Verschwinden Sie auf der Stelle. Sobald wir uns unterhalten haben. Ich werde mich bei Ihrer Direktion beschweren. Nur zu, das schreckt mich nicht. Ich tue nur meine Pflicht. Wenn Sie schon mal hier sind, können Sie sich auch setzen. Danke. Ein Whisky werden Sie wohl nicht wollen. Alka-Seltzer mit Soda vielleicht? Kein Bedarf im Augenblick, danke. Also? Sie müssen zu zweit gewesen sein. Sie allein hätten es nicht geschafft. Was? Einer von Ihnen fuhr den Wagen Ihres Mannes mit seiner Leiche zum Schauplatz des Unfalls, der andere folgte hinterher. Und nachdem das Fahrzeug erfolgreich über die Böschung gekippt und in Brand gesetzt worden war, ging es zu zweit im zweiten Wagen wieder in rasender Geschwindigkeit zurück, sodass die Witwe die Nachricht vom Tod ihres Mannes persönlich entgegennehmen konnte. Wenn Sie glauben, sich um die Auszahlung drücken zu können, indem Sie irgendwelche Geschichten erfinden... Ich hätte nicht gewagt, hier einzudringen, Mrs. Bowman, wenn ich nicht einen unwiderleglichen Beweis hätte, dass Ihr Mann nicht selbst am Steuer gesessen hat. Einen Beweis, durch den Sie sogar die Exhumierung erzwingen lassen dürfte. Eine Exhumierung? Um ans Licht zu bringen, wie Ihr Mann wirklich gestorben ist. Denn durch einen Autounfall ist er nicht ums Leben gekommen. Der Polizeiarzt hatte keinerlei Zweifel. Der hat auch keinen Grund, misstrauisch zu sein. Denn die Leiche war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Der Pathologe von Scotland Yard würde und müsste eingehendere Untersuchungen anstellen. Und wenn ich meine Forderung zurückziehe? Ich meine, Mrs. Beaumont, dazu ist es jetzt zu spät. Bei den Beweisen, die ich in der Hand habe. Was könnte man mir denn zur Last legen? Unter anderem Mord. Mord? Das war kein Mord. Wir haben ihn nicht umgebracht. Sie bilden sich doch nicht ein, wir hätten ihn umgebracht. Was denn sonst? Er hat einen Brief hinterlassen. Hier. Das muss irgendwo. Ich habe ihn aufgehoben für den Fall, dass etwas schief gehen sollte. Ja. Hier. Hier ist er. Danke. Die Szene hat sich das Leben genommen. Er hat sich im Schlafzimmer erhängt. Ist leise hinaufgegangen und hat sich aufgehängt. Ich habe ihn wenig später gefunden. Liebe Anne, es tut mir leid, aber ich sehe keinen anderen Ausweg. Das Geschäft steht vor dem Ruin. Die Wölfe rücken näher und näher. Du bekommst 50.000 Pfund aus meiner Lebensversicherung ausbezahlt. Das wird dir ermöglichen, die Schulden zu decken und einen neuen Anfang zu machen. Dank für alles. Ich umarme dich, Bob. Wer hat Ihnen geholfen, die Leiche in den Wagen zu schaffen? Er? Der Besucher, den Sie erwarten? Nein. Nur öffnen Sie ruhig. Wer es auch ist, der soll morgen wiederkommen. Ich werde heute niemanden mehr sehen. Ich werde es ausrichten. Nein, warten Sie. Durchsetzt. Bleibst du denn so lange? Ich habe doch gesagt, ich komme mit guten Nachrichten. Es ist alles in Ordnung. Crisp hat die Empfehlung für die Auszahlung unterschrieben. Geh weg, er ist hier. Wer ist hier? Mrs. Beaumont meint mich, Mr. Burkett. Crisp? Ja. Aber die Überraschung dürfte wohl gegenseitig sein. Kommen Sie nur rein, Burkett. Tja. Also das hätte ich nun wirklich. Das Mr. Burke. Er ist mein Stiefvater. Ihr Stiefvater? Ich bitte um Entschuldigung. Ja, was tun Sie hier, Crisp? Ach, Mrs. Beaumont und ich haben uns noch ein bisschen über den Unfall unterhalten, den Sie beide am Sonntag vor einer Woche so erfolgreich arrangiert haben. Was? Du hast es ihm gesagt? Er hat gesagt, er könne es beweisen, dass Bob den Wagen nicht selbst gefahren hat. Da bei Ihrem Gespräch mit Mrs. Beaumont keine Zeugen anwesend waren, Crisp, schlage ich vor, Sie vergessen das Ganze. Mrs. Beaumont wird alles, was gesprochen wurde, abstreiten. Dann bleibt mir immer noch der Abschiedsbrief. Du hast ihm den Brief gegeben, Anne? Ja. So. Das war sehr töricht, mein Kind. Na schön, Crisp. Sie haben den Abschiedsbrief. Also, was soll ich sagen? Der arme Kerl hat sich umgebracht, weil er bankrott war und Ens Zukunft sichern wollte. Er hat nur leider die kleine Klausel übersehen, dass bei Tod durch Selbstmord keine Leistungspflicht besteht. Naja, wir wollten nicht, dass er sein Leben sinnlos geopfert hatte und, naja, haben da ja einen Unfall vorgetäuscht. Ich glaubte, mich verlassen zu können auf Ihre Unfähigkeit. Ich dachte, das ist ein Fall für Inspektor Crisp. Müssen Sie Meldung machen? Ich fürchte, ja. Wie haben Sie es herausgefunden? Durch seine Brille. Er trug sie nicht. Aber er konnte den Wagen nicht ohne Brille gesteuert haben. Großer Gott. Sie Narr. Sie verdammter, unfähiger Narr. Die Brille hatte er doch nur zur Reserve bei sich. Seit fast 1,5 Jahren schon trug er Kontaktlinsen. Kontaktlinsen? Ja, und die trug er auch bei seinem Tod. Das steht doch alles im Autopsiebericht, Sie Idiot! Wenn Sie saubere Arbeit geleistet und den Bericht gelesen hätten, wäre jetzt alles ausgestanden, aber so... Sieht so aus, als ob wir beide Murks gemacht haben. Ihr Mann und ich, Mrs. Beaumont. Wenn ich jetzt um das Glas Wasser bitten dürfte... Thank you. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, brachten wir heute ein Kriminalstück von Rodney David Wingfield, Postmortem. Mit Horst Bollmann als John Crisp, Margot Leonard als Anne Beaumont, Alf Marholm als Fred Burkett, Ulrich Haß als Michael Jordan, Monika Barth als Sally, Julia Costa als Pam Conley, Hans-Peter Bögel als Polizist, Dieter Eppler als Sergeant Miller und Wolfgang Höper als Chefinspektor Dunn. Ton und Schnitt Walter Jost und Ingeborg Dessow. Regieassistenz Günther Guben. Regie Klaus Mehrländer. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 7. Januar 1974 im Süddeutschen Rundfunk. Postmortem mit dem fabelhaften Horst Bollmann kam aus Studio 13. So hieß die Kriminalhörspielmarke des ehemaligen Süddeutschen Rundfunks, die bis zur Einbettung dieses Senders in den Südwestrundfunk im Jahr 1998 rund 600 Krimis produzierte. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. In der Tat. Der Autor dieses Postmortem-Krimis, Rodney David Wingfield, der schrieb eine ganze Reihe von Hörspielen, die in vielen europäischen Ländern adaptiert wurden, 35 allein in Deutschland. Wingfield wurde 1928 in London geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er als Angestellter in der Verkaufsabteilung einer Erdölgesellschaft. In seiner Freizeit schrieb er Geschichten, die er Verlagen und Radioredaktionen anbot. Ab den späten 60er Jahren produzierte die BBC mehrere Hörspiele von Wingfield, die kanadische und eben deutsche Rundfunksender adaptierten. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, bringen wir Ihnen nun mit Karin Anselm ein Kriminalstück von Rodney David Wingfield, eine Mordgeschichte made in England, in der Falle. Noch bekannter wurde Rodney David Wingfield durch seine Romane, seine Geschichten um den kantigen Inspektor Jack Frost. Mein Sohn ist unschuldig, Mr. Frost. Wenn er das ist, Sir, dann müssen aber schrecklich viele Augenzeugen lügen. Diesen Jack Frost erfand Wingfield schon 1972, doch es brauchte lange, bis die Frost-Geschichten ein breites Publikum erreichten. Zwei Hörspielkrimis mit dieser Figur wurden in Deutschland produziert, eines 1978, eines 1992. Und eben 1992 wagte das britische Fernsehen eine Frost-Krimiserie, A Touch of Frost. Der bis dahin als Komiker bekannte David Jason spielte die Titelfigur. Die Reihe wurde ein Dauerbrenner und lief bis 2010 in 15 Staffeln auf ITV. Rodney David Wingfield mochte die Frost-Fernsehserie nicht besonders, aber weil sein Name bei jeder der 42 Folgen als Ideengeber im Vorspann stand, wurde er dadurch viel bekannter als zu den Hochzeiten seiner Radiogeschichten. Bei mir geht ihm alles in die Binsen. Ich kann tun, was ich will. Das ist noch einmal Versicherungsdetektiv Crisp aus unserem Hörspiel. Postmortem war schon der fünfte Krimi von Rodney David Wingfield, den sich die Redaktion des Studio 13 in Stuttgart gesichert hatte. Und wie sieht es aus bei mir? Ein gähnendes Loch auf der Bank und bereits versilbert, was sich nur versilbern lässt. Und das hier ist der nächste sympathische Loser, den sich Wingfield ausgedacht hatte, der stets klamme Detektiv Bill Crawl. Und am Samstag werde ich auch noch aus meinem Büro gejagt, weil ich mit der Miete im Rückstand bin. Ein Krimi von 1978. Und raten Sie mal, wo stammte der wohl her? Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, bringen wir Ihnen nun mit Horst Bollmann und Wolfgang Forrester ein Kriminalstück von Rodney David Wingfield, Die Todesfalle. Ja, wieder Studio 13, wieder Wingfield und wieder Horst Bollmann als verkannter Ermittler. Genau der Horst Bollmann aus unserem Hörspiel Postmortem. Bollmann ist für meinen Geschmack der perfekte Wingfield-Pechvogel-Ermittler. Er wäre vielleicht auch ein toller Jack Frost gewesen. Doch diese Rolle spielte er nie. Ich war ein guter Sergeant und ein miserabler Inspektor. Horst Bollmann ist uns hier in Keinemucks schon begegnet. Er war ein Theater- und Fernseh-Superschauspieler und in über 500 Hörspielproduktionen dabei. Mein Name ist Blake. William Blake. Beruf Staubsaugervertreter. Das war sein erstes Kriminalhörspiel überhaupt. Vor Nachbarn wird gewarnt aus dem Rias von 1968. Bollmann als Staubsaugervertreter, der in einen Mordfall gerät. Der clevere Außenseiter wurde seine Paraderolle. Und so wie Bollmanns Stimme klang, so sah er auch aus. Ein kleiner, etwas untersetzter Mann mit fröhlichem Gesicht. Erlauben Sie mir, Herr Kommissar, ich halte das für, für Wichtigtuerei. Er spielte immer wieder in Kriminalstücken, allein bei 10 Studio 13 Produktionen aus Stuttgart und bei einer Miniserie aus dem Sender Freies Berlin. Die letzte Visite. Ein Kriminalhörspiel in 4 Folgen von Hans Gruhl. Die Rollen und ihre Darsteller waren Dr. Pinkus, ein Lungenfacharzt, Horst Bollmann. Die letzte Visite war 1969 einer der letzten Radiostraßenfeger, die es gab. Ein Krimirätsel in 4 Teilen um eine Mordserie in einer abgeschiedenen Klinik. Willkommen in unserem Dornröschenschloss. Guten Tag, Herr Kollege. Pinkus heiße ich, Facharzt für Tuberkulose und Vertreter des mittagsruhenden Oberarztes im Empfangskomitee für Dr. Boll. Ich freue mich. Ja, schon gut, schon gut. Ersparen wir uns weitere Höflichkeitsfloskeln. Ein oft wiederholter Klassiker des Berliner Autors Hans Gruhl. Horst Bollmann ist hier einmal kein Ermittler, sondern einer der möglichen Täter. Sagen Sie mir lieber, was der ganze Zauber soll. Und seine Figur Dr. Pinkus ist zwar freundlich, aber auch unbequem. Wen von uns wird denn der Herr Kommissar heute beim Kragen nehmen? Eigentlich müsste mal jemand anders dran sein. Die letzte Visite mit Martin Hirte, Arnold Marquis, Gisela Fritsch, Bum Krüger, Alice Treff und vielen anderen Berliner Stimmen dieser Generation. Horst Bollmann spielte ewig am Berliner Schillertheater, daher war er oft parallel in Radioproduktionen des ehemaligen RIAS und SFB zu hören. Doch auch das Fernsehen holte Bollmann zu sich. In einer Durbridge-Serie von 1970 namens Wie ein Blitz sah man ihn wieder als Ermittler. Und 10 Jahre später wurde er sogar Tatortkommissar. Ja, der Tatort im Ersten. Tag, meine Herren. Oberstleutnant Delius, Oberleutnant Tümmler. Bollmann als Oberleutnant Delius vom militärischen Abschirmdienst. Es ist schon ein Kreuz. Wohin wir kommen, mit wem wir reden, keiner mag uns. Wundert Sie das? Ehrlich gestanden, ja. Und dieser verdeckt ermittelnde Oberleutnant Delius zeigt interessante Überschneidungen zu Bollmanns Versicherungsinspektor Crisp aus Postmortem. Sind Sie verheiratet? Geschieden. Unfreiwillig. Warum? Ach, ich kann meine Frau verstehen. Ich durfte ihr nichts erzählen. Andere Männer bringen wenigstens den Büroklatsch mit nach Hause. Sowas ist bei uns schon geheim. Und ist auch geheim geblieben, denn dieser NDR-Tatortleutnant Delius löste nur 3 Fernsehfälle, die in Vergessenheit gerieten. Doch Horst Bollmann bekam interessanterweise eine zweite Chance und durfte noch einmal Tatortkommissar werden, diesmal für den Bayerischen Rundfunk 1988. Doch sein Kommissar Brandenburg löste sogar nur 2 Fälle. Bei mir geht eben alles in die Binsen. Ich kann tun, was ich will. Aber Bollmann blieb gleichzeitig ein oft besetzter Theater-, Fernseh- und Rundfunkschauspieler. Professor van Dusen ist ein großer Mann. Und wir großen Männer haben unsere kleinen Eigenheiten. Und natürlich hatte Bollmann auch Gastauftritte in der beliebten Radioserie Professor van Dusen. Ich bin Kriminologe, Amateurkriminologe, nicht Detektiv. Jacke wie Hose, dieselbe Chose, Professorchen. Und ich bin auch kein Professorchen. Professor van Dusen, die ewige Krimireihe aus dem alten West-Berlin mit Friedrich W. Bauschulte. 79 Folgen liefen zwischen 1978 und 98 im RIAS. Horst Bollmann durfte in 4 Fällen mitspielen, immer in einer anderen Rolle. Es tut mir leid, Sie zu unterbrechen, aber ich wurde hergeschickt, um Ihnen das Neueste mitzuteilen. Das hier ist Horst Bollmanns letzter Hörspielkrimi-Auftritt. Er wurde zu Pater Brown. Der kleine Priester Brown war unterdessen herangekommen und hatte mit charakteristischer Scheu gewartet, bis sie fertig waren. Es hat noch einen Mord gegeben. 2006, eine Radioserie des Mitteldeutschen Rundfunks nach Gilbert Keith Chesterton. Es sprachen Pater Brown, Horst Bollmann. 8 Fälle, also 8 Folgen nach den literarischen Vorlagen aus den 10er bis 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Mit Postmortem erinnerten wir an Horst Bollmann. Er wäre im Februar 2025 100 Jahre alt geworden. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge, immer zuerst in der ARD-Audiothek. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend und auf Wiedersehen. Das Hörspiel Postmortem organisierte uns der Südwestrundfunk aus den Studio 13 Archiven des ehemaligen Süddeutschen Rundfunks. Mehr aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, demnächst hier im Podcast. Und die eben erwähnte Hörspielserie Professor van Dusen, die hat von Deutschlandfunk Kultur längst ihren eigenen Podcast erhalten Und diese Rias-Krimi-Oldies lohnen sich wirklich, speziell wenn sie Spaß am Wiederentdecken historischer Berliner Stimmen haben. In Folge 41 ist übrigens Horst Bollmann zum ersten Mal dabei. Das wär's für heute. Und ich habe einen weiteren Tipp für Sie. Noch eine Hörspiel-Schatzkiste steht ganz frisch in der Audiothek. Vielleicht haben Sie sie schon entdeckt. Sie heißt Aus der Chronik des Dr. Watson. Im Sherlock-Holmes-Podcast finden Sie ab sofort 6 weitere Krimi-Klassiker-Hörspiele. Und die sind nun wirklich Pflichtprogramm für Kein-Mucks-Fans. Natürlich mit dem unvergleichlichen Peter Passetti als Sherlock Holmes. 6 Fälle produziert 1968, die Sie bitte, bitte, bitte nicht verpassen. Feinster Retro-Hörspiel-Charme nach den Originalgeschichten von Arthur Conan Doyle. Als Dr. Watson hören Sie Erik Schumann, als Mrs. Hudson Marlies Schönau, als Mycroft Holmes Hans Kaninenberg und als Professor Moriarty Friedrich Joloff. Dazu René Deltgen, Uli Philipp, Gerd Baltus, Günther Ungeheuer, Karl Liefen, Hans-Ernst Jäger, Herbert Fleischmann, Wolfgang Luckschi und. London im Nebel wäre mein erster Anspieltipp für Sie. Aber alle Folgen lohnen sich. Jede ist in sich abgeschlossen. Nur die Episoden Das letzte Problem und Das leere Haus hängen zusammen und sollten daher unbedingt in dieser Reihenfolge gehört werden. Also zuerst Das letzte Problem, danach Das leere Haus. Auch wenn man es mit Blick auf die Titel instinktiv andersrum machen würde. Aus der Chronik des Dr. Watson. 6 Fälle im Sherlock-Holmes-Feed aus dem Bayerischen Rundfunk. Nicht verpassen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen danken für Ihre Mitwirkung an der heutigen Diskussion. Wir sehen uns also wieder in einer Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.